Good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. It's sad that we still have to talk about this, isn't it? But we have to. Es ist traurig, dass wir immer noch über dieses Thema sprechen müssen, aber es ist notwendig. So look, verse 11. So in effect, by exercising your understanding of freedom, you have ruined this weak believer. Schau, Vers 11. Durch dein Verständnis von Freiheit hast du diesen schwachen Gläubigen ruiniert. A brother for whom Christ died. Einen Bruder, für den Christus gestorben ist. You see, so not ruining your weak brother is way more important than your freedom. Isn't that a shocking thing? Deinen schwachen Bruder nicht zu zerstören ist somit viel wichtiger als deine Freiheit. Ist das nicht eine schockierende Sache? It's so sad how some people think that the most important thing as a Christian is to walk in the freedom of the new covenant. Es ist so traurig, dass manche Leute denken, es sei das Wichtigste als Christ, in der neuen Freiheit des Bundes zu leben. No. Nein. The most important thing in the new covenant is to walk in true love. Das Wichtigste im neuen Bund ist es, in wahrer Liebe zu wandeln. You know, I really like how the Passion expresses a special word here, because it's true from the whole context of the New Testament. Ich mag es sehr, wie die Passion hier ein bestimmtes Wort verwendet, weil es im Kontext zum gesamten Neuen Testament wahr ist. Have ruined this weak believer. Hast du diesen schwachen Gläubigen ruiniert? So because the moment you violate your own conscience, you can actually ruin your whole life. Denn in dem Moment, in dem du dein eigenes Gewissen belastest, kannst du tatsächlich dein ganzes Leben zerstören. You know, if you study the whole New Testament about the conscience, you will say it's a very dangerous thing. Wenn du das ganze Neue Testament über das Gewissen studierst, wirst du erkennen, dass es eine sehr gefährliche Sache ist. And you know, I understand that people have usually used this only in the context of alcohol. Ich weiß, dass die Menschen dieses Thema für gewöhnlich nur im Zusammenhang mit Alkohol verwenden. But in reality, it's to be applied in every single area of our life. Aber in Wahrheit müssen wir es in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens anwenden. You know, you can apply this even with the wearing masks, wearing vaccines, everything. Du kannst es sogar für das Tragen von Masken und bei Impfungen anwenden. Ich meine, überall. What would happen? Was würde passieren? If we always ask the question, wenn wir immer die Frage stellen würden, how does this affect my weaker brother? Wie wirkt sich das auf meinen schwächeren Bruder aus? What would happen if I always understand? Was würde geschehen, wenn ich immer verstehe, that my freedom in Christ doesn't mean that you have that same freedom? Dass meine Freiheit in Christus nicht bedeutet, dass du die gleiche Freiheit hast. What would happen if we obey this so simple truth? Was würde geschehen, wenn wir dieser so einfachen Wahrheit gehorchen würden? And understand that all of our consciences are different. Und verstehen würden, dass wir alle ein unterschiedliches Gewissen haben. Because it depends on the background. Weil es vom Hintergrund abhängt. It depends on what our parents have taught us. Es hängt davon ab, was unsere Eltern uns gelehrt haben. It depends on so many, many, many things. Es ist von vielen, vielen, vielen Dingen abhängig. So now always ask the question, if I live my freedom, are the weaker Christians are going to be hurt by it? Stell dir immer die Frage, wenn ich meine Freiheit lebe, gibt es dann schwächere Christen, die dadurch verletzt werden? Once we understand that let people live by their conscience, wenn wir einmal verstanden haben, dass wir die Menschen nach ihrem Gewissen leben lassen sollen, we are now going to live in such a beautiful way. Dann werden wir plötzlich auf eine so schöne Weise leben. Love, honor, respect. Lieben, ehren, respektieren. And give the weak people and the weak conscience time to grow and strengthen their conscience. Und den schwachen Menschen und dem schwachen Gewissen Zeit geben, zu wachsen und das Gewissen zu stärken. You know, Christ has died for your brother. Allow him to have the time to grow in his conscience. Christus ist für deinen Bruder gestorben. Erlaube es ihm, damit er die Zeit hat, in seinem Gewissen zu wachsen. I also like how the Passion says by your understanding of the freedom. Ich mag es sehr, wie die Passion es ausdrückt. Durch dein Verständnis von Freiheit. Because the truth is a lot of things that we think is true freedom is only the understanding of our freedom. Denn in Wahrheit ist vieles, was wir für wahre Freiheit halten, nur das Verständnis von unserer eigenen Freiheit. So always remind yourself that you do not have the whole truth and neither do you understand it all. Erinnere dich also immer daran, dass du nicht die ganze Wahrheit kennst und auch nicht alles verstehst. Once we would live like this, people would live in harmony, peace, honor and respect with one another. Wenn wir einmal so leben würden, könnten die Menschen in Harmonie, Frieden, Ehre und gegenseitigem Respekt leben. You know, and I've seen it, especially as you live in different countries, you see how powerful this is. Ich habe das oft gesehen, besonders da ich in verschiedenen Ländern gelebt habe, wie mächtig das ist. You know, how much our consciences have been influenced, not by the Bible, but by our culture, by our parents or by other Christians. Es zeigte sich, wie stark unser Gewissen nicht von der Bibel, sondern von unserer Kultur, von unseren Eltern oder von anderen Christen beeinflusst wird. Look. Schau. When it became very clear to me that it makes no sense to give tithe and offer tithes into the church. Als mir klar wurde, dass es keinen Sinn macht, den Zehnten in die Gemeinde zu geben. I mean, very clear. Und ich meine ganz klar. Here is what I did. Da habe ich Folgendes getan. I first talked to Debbie. Zuerst habe ich darüber mit Debbie gesprochen. And do you know what? Debbie, her reaction was quite interesting. Weißt du was? Debbies Reaktion war sehr interessant. She tried to convince me from the Bible that what I now have understood is wrong. Sie hat versucht, mich anhand der Bibel zu überzeugen, dass so wie ich es jetzt verstehe, falsch ist. But you know, I realized it's not really her the logic understanding because she didn't have enough arguments to prove them. Aber ich erkannte, dass es für sie nicht unlogisch war, denn sie hatte nicht genug Argumente, um es zu beweisen. But it was her conscience. Sondern es war ihr Gewissen. Her conscience did not allow her not to pay tithe. Ihr Gewissen erlaubte ihr nicht, den Zehnten nicht zu zahlen. But here's what I did. So habe ich Folgendes getan. I started to just completely stop any discussion. Ich habe jede Diskussion darüber abgebrochen. I said, sweetie, here's what I will do. Ich sagte, Süße, ich werde Folgendes tun. We will not stop giving tithe. Wir werden nicht aufhören, den Zehnten zu geben. Until you come to me and say, okay, let's stop. Bis du zu mir kommst und sagst, okay, lass uns damit aufhören. So, you know, for many, many, many months. Ich habe viele, viele, viele Monate lang I never tried to convince Debbie. Nie versucht, Debbie zu überzeugen. I never tried to have any more spiritual discussions to show her that it doesn't make sense to tithe. Ich habe nie versucht, weitere geistliche Diskussionen zu führen, um zu zeigen, dass es keinen Sinn macht, den Zehnten zu geben. I just left the whole thing. Ich habe die ganze Sache einfach dabei belassen. One day she came to me and she had the understanding. Eines Tages kam sie zu mir und sie verstand, that it doesn't really make sense to tithe. Dass es wirklich keinen Sinn macht, den Zehnten zu geben. And then we stopped it. Dann haben wir damit aufgehört. Why was this so important to me? Why was it more important for me to take care of her conscience? Warum war es das so wichtig für mich? Warum war es mir wichtiger, mich um ihr Gewissen zu kümmern? Than to share my convictions with her theologically. Als ihr meine Überzeugung theologisch mitzuteilen. Because the Bible says that by this you could actually destroy your weaker brother. Weil die Bibel sagt, dass du dadurch deinen schwächeren Bruder tatsächlich zerstören kannst. So, tomorrow we're going to finish this chapter. Morgen werden wir dieses Kapitel abschließen. See you guys. Bis dann, Leute.